auf den Weg ins Licht hat gestellt. Ihr Schergen im Osten und Westen, kein Deutscher, der räumt euch das Feld. Ihr jage ich aus auf den Posten, auf den Weg ins Licht hat gestellt. Ihr Schergen im Osten und Westen, kein Deutscher, der räumt euch das Feld. Ihr Brüder, in Treue für Volk und Reich.